herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei mir, mit mir an der Bar. Ich habe hier ein kleines Gerät in der Hand. Wir testen mal, ob Sie herausfinden können, was das ist. Hat man das gehört? Regie, hat man das gehört? Ja? Ich mach's nochmal. Ja, richtig, da habe ich schon gehört, es ist ein Milchaufschäumer. Solche Geräte findet man üblicherweise in der Küche. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Heute geht es nämlich bei uns im Fachgeschäft um das Kochen. Kochsendungen sind ja im Fernsehen auch eine beliebte Sache, schon immer gewesen. Und wir haben uns im Radio gedacht, das machen wir auch. Allerdings gab es da auch schon etliche Kochsendungen. Und wir wollen heute aber mal die Sache etwas anders beleuchten. Denn die Frage ist ja, gerade heute im 21. Jahrhundert, was habe ich eigentlich alles als Konsument für Möglichkeiten, wenn es ums Kochen geht, ums Selbstversorgen? Und dafür haben wir sogar ein paar Leute eingeladen, die ein paar Zimmer weiter weg von mir sind, nämlich in der Küche. Die wollen heute nämlich auch etwas kochen, ja, für uns selbst und für ein paar namhafte Gäste, die wir auch noch eingeladen haben. Zu denen kommen wir später. Aber erstmal in die Küche geschaltet zu Michael. Jo, servus. Genau, wir wollen heute kochen. Dazu sind wir ein Team aus 3 Leuten. Und wir stellen uns das einfach mal kurz vor. Ich gebe das Mikrofon mal weiter. Hallo, ja, ich bin Betty. Und heute, ich werde für uns eine Apfelkuchen machen. Wir haben viel Äpfeln aus Thüringen gekauft. So, ja, wir machen etwas mit lokalem Essen. Hallo, ich bin die Jenny. Ich koche für euch 2 verschiedene Suppen, also beziehungsweise die gleiche Suppe, aber einmal mit regionalen Produkten, wo wir auch uns ein bisschen mehr Mühe gegeben haben beim Einkaufen, weil wir nämlich auf den Markt mussten und die Sachen, die wir nicht bekommen haben, dann im Bioladen gefunden haben. Und die andere Suppe besteht eigentlich aus den gleichen Zutaten, allerdings sind die alle vom Supermarkt. Also ihr dürft gespannt sein, welche Suppe dann wirklich, ob die dann vom Geschmack her auch anders da schmecken oder nicht. Weil da geben wir, also ganz zum Ende von der Sendung gibt es dann einen kleinen Test, wo das mal überprüft wird, ob die regionalen Produkte nicht nur preislich ein Unterschied ist, sondern auch ein geschmacklicher Unterschied. Genau, und wir sind hier auch schon fleißig am Schnippeln und ihr dürft gespannt sein. Es wird immer mal wieder reingeschalten, aber wir geben erstmal wieder zurück. Vielen Dank, Michael. So, liebe Hörerinnen und Hörer, da haben Sie den größten Teil unseres Teams nun schon vorgestellt bekommen. Aber wir haben natürlich noch jemanden hier, denn wie sich's fürs Radio gehört, haben wir natürlich auch musikalische Untermalung dabei. Und zwar von einem ganz besonderen, nämlich von Sandton. Hallo. Hallo, Fabian. Ja, was hast du uns denn hier Feines mitgebracht? Ich sehe hier einen Haufen Technik. Naja, ich lege mit Vinyl auf und dementsprechend auf einen Platten- und Plattenspieler und einen Mischpult. Kannst du uns da mal etwas vorführen? Wir wollen da gerne mal eine kleine Kostprobe jetzt erstmal hören. Natürlich. Vielleicht sage ich noch kurz, was wir hören. Und zwar ein Live-Mitschnitt aus dem Goldenen Pudel aus Hamburg von Benjamin Brunn. Ja, der kommt auch aus Hamburg. Macht schöne Ambient-Musik. Gut, vielen Dank. Musik ab. da sind wir auch schon wieder. Danke an Sandton für die schöne Ambientmusik. Doch nun wollen wir etwas Näheres wissen über das, was da eigentlich in der Küche vor sich geht. Wir haben ja schon ein paar Einblicke bekommen, was uns da gekocht werden soll. Ich freue mich schon sehr darauf. Aber mich würde jetzt noch genau interessieren, was sind denn die Zutaten, wie sind die Rezepturen, wie sieht es da genauer aus? Micha, kannst du mir da etwas Informationen geben? Na klar, kann ich dir dazu was sagen. Also ich koche ja diesen Chai-Tee, also ein Gewürztee sozusagen. Und Gewürze ist natürlich jetzt schlecht hier. Also die kann man natürlich nicht aus der Region irgendwoher gewinnen, sondern die haben wir ganz normal eingekauft auf dem Markt und im Supermarkt. Und genau, das ist ja auch nicht so viel. Aber die Jenny hat zum Beispiel einiges gekauft und er wird jetzt mal erzählen, wo sie das her hat. Okay. Hallo, also wir haben auf dem Markt Karotten gekauft und auch Äpfel. Für die Betty, die hat für ihren Kuchen noch Äpfel dort geholt. Und wir haben leider nicht alles bekommen auf dem Markt, deshalb waren wir dann auch noch im Bioladen unterwegs, weil da gibt es zum Teil auch regionale Produkte. Und das war eigentlich ganz erfolgreich, weil wir dann dafür alles bekommen haben. Also wir haben zum Beispiel hier Creme Fraiche von einem Bauernhof hier in der Nähe von Thüringen. Und man hat es preislich natürlich auch ziemlich gemerkt. Also das ist wirklich in so einem schönen Glas drin. Und also nicht so lang haltbar wie jetzt die Produkte, die wir vom Supermarkt bekommen haben. Und wir machen ja zwei verschiedene Suppen. Also einmal eben mit den Zutaten, die jetzt vom Markt sind und die regional sind, vom Bioladen. Und einmal halt, wo wir wirklich alles im Supermarkt bekommen haben. Und ich muss auch ehrlich zugeben, also es war natürlich schon um einiges einfacher, alles im Supermarkt gleich da zu haben, als wenn man sich jetzt wirklich viele Gedanken um die Zutaten macht und dann von Markt und Bioladen, und es sind halt schon andere Wege und man hat natürlich ein bisschen länger gebraucht. Deshalb sind wir umso gespannter, ob sich die Mühe gelohnt hat. Ich kann jetzt auch mal weitergeben an Betty, vielleicht möchtest du noch was sagen. Du hast, glaube ich, noch Eier geholt und ja. Äpfel, ne? Ja, Eier aus, der kommt aus Gera. Und dann wir haben auch, ich brauche für der Kuchen, ich brauche natürlich Weizenmehl. Wir haben das auch in Bio-Geschäft gekauft. Und dann wir haben auch ein Bio-Butter gekauft für Teig. Und auch im Supermarkt Backpulver und Vanillezucker und saure Sahne. Und ja, dann für Füllung brauche ich auch Zimt und Zucker, Limone, ja, genau. Genau, und wir sind jetzt also hier schon am Kochen. Die Jenny hat schon zwei Töpfe aufgesetzt. Das kocht schon ordentlich. Und bei mir sieht es auch ganz gut aus. Ich habe eigentlich nur Milch gebraucht noch für mein Rezept. Und da haben wir auch Biomilch, Frischmilch gekauft. Genau, und jetzt gehen wir einfach wieder zu euch ab, und wenn es später bei uns was gibt, dann geht's weiter. Aber wir waren natürlich auch noch unterwegs und haben einen kleinen Beitrag gedreht. Und wir waren auf dem Markt, im Biomarkt und im Supermarkt, und ich würde einfach mal sagen, Mats ab. Ja, wir sind hier auf dem Markt am Rathausplatz in Weimar. Und ja, jetzt sind wir halt gerade hier so vorm Stand und merken, oh, regionale Sachen im Winter. Tja, Paprika fällt schon mal weg, Kürbis gibt es leider auch nicht mehr. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir mit dem Gemüse, was wir hier finden, was Leckeres für euch zaubern. Rote Beete, Kohlrabi. Dann kaufen wir hier vielleicht auch noch Kartoffeln. Und ich kann hier sehen, dass ich habe verschiedene Sorten. Thüringen Jonagold Äpfeln und Thüringen Pinova Äpfeln. So, dann würde ich sagen, dann holen wir aber trotzdem hier noch die Möhrchen. 7,93 Euro macht das dann bitte. Also wir sind ja jetzt hier im Bioladen. Achten Sie sehr auf regionale Produkte oder auf Bioprodukte? Also ich bin nicht von Weimar. Und wenn ich in eine große Kaufhalle gehe, suche ich auch Bioprodukte. Aber dann kann ich es halt nicht immer aussuchen. Aber wenn es möglich ist, ist es mir lieber das Regionale. Ich finde es auch wichtig, dass man saisonal kocht, also dass man vielleicht im Winter halt einfach das Gemüse kauft, was es halt in Deutschland gibt im Winter, und nicht gerade irgendwelche Tomaten und Zucchini. Also da achte ich halt drauf. Also wir haben jetzt auf jeden Fall hier noch deutschen Kürbis gefunden. Auf dem Markt gab es leider keinen mehr. Vom Markt haben wir jetzt Möhren mitgenommen und Kartoffeln. Und jetzt haben wir aus Deutschland noch Kürbis, also auch regional, weil das jetzt hier alles so aus dem Bereich Gärtnereien in Erfurt kommt, das Gemüse. Ja, ich nehme auch Bio-Alpenbutter, weil ich brauche das für Apfelkuchenteig. Und es kostet ja ungefähr 1 Euro mehr als im Supermarkt. Aber 2,50 kostet es, ja. Ja, aber wir probieren, ob es wirklich besser ist. Können Sie uns vielleicht sagen, wo die Eier herkommen? Die kommen von Acker aus Gera. Das ist ein großer Betrieb. Die tun, also dort in der Nähe ist auch von Acker. Die haben dann auch dann die ersten Tomaten, die wir von denen bekommen, und Gurken. Manchmal kaufe ich also im Sommer halt auch auf dem Markt was. Oder Nüsse zum Beispiel versuche ich natürlich dann zu gucken, dass ich die hier aus der Region kaufe. Dann gehe ich dann halt auf den Markt und gucke, ob ich da von den Bauern dann irgendwie was kriegen kann, speziell. Das gucke ich dann schon. Und hier gucke ich schon auch, dass es, wenn es geht, aus Deutschland ist, wenn es halt die Sachen gibt, ne? Und nicht, auch nicht unbedingt aus Übersee. Das ist ja dann auch ein bisschen fraglich mit dem Bio. Vom Geschmack her, das kann ich gar nicht so, kann ich gar nicht so beurteilen. Mir geht es auch gar nicht so um den Geschmack, sondern mehr darum, woher es kommt. Und dass ich weiß, die Erde wird nicht so dadurch belastet, durch die Produktion. Und das ist mir auch ein bisschen mehr Geld wert. Ich kaufe nur Bio, wenn ich es mir gerade leisten kann. Das mache ich auch dann gerne. Passiert nur nicht so oft. Also wir hatten in meiner WG jetzt so eine grüne Kiste hier, so eine regionale Kiste aus Weimar. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber es hat sich so ein bisschen rausgestellt, dass eigentlich nur 2 von 6 Leuten Gemüse essen in meiner WG. So zum Beispiel würde ich halt, wenn ich mal Fleisch esse, immer mein Fleisch Bio einkaufen und halt sowas niemals bei Aldi kaufen, weil es mir bei dem halt auch extrem wichtig ist, und dann verzichte ich da eher drauf, und wenn ich es dann mal kaufe, dann auch Bio zu kaufen. Die Rewe-Angebote der Woche. Ein gemütlicher Abend zu Hause und Sie möchten etwas Besonderes zum Abendbrot servieren? Ein Frikadellenspieß mit Giramont-Weichkäse ist ein ganz leckeres, pikantes Fingerfood. Dazu die gebratenen Frikadellenbällchen auf einen Spieß stecken und dazu eine Kirschtomate, eine kleine Gewürzgurke und ein Stück Giramont-Weichkäse. Das sieht nicht nur toll aus, das schmeckt auch richtig lecker. Den Giramont-Weichkäse, verschiedene Sorten gibt es jetzt bei Rewe im Angebot. Die 150 bis 200 Gramm Packung für nur 1,59 €. Das ist ein Preisvorteil von 27%. Rewe, dein Markt. Das war Karotten für 1,29 €. Die sind schon echt extrem orange, aber gut. Wir nehmen jetzt trotzdem auch mal die hier mit, dass wir halt einen Vergleich haben. Zack. Hier vielleicht. Sandbienenkerne. Das ist ganz gut, glaube ich, für die Suppe. Wir hatten Weizenmehl im Bioladen gekauft für 1 Euro, schieß mich tot, fast 2 Euro. Und hier kostet er 35 Cent. Jetzt haben wir Mehl, Backpulver, Butter, Ei, Vanillezucker brauchen wir noch. Vanillezucker habe ich hier auch gesehen. Ich glaube, dann passt es. Okay, so Fazit. Also einmal haben wir hier für unsere Bio-Sachen 11,33 Euro und vom Markt 7,93 Euro, also knapp 8 Euro. So gut 20 Euro für die Bio-Produkte. Und hier jetzt ein bisschen mehr als 15 Euro für die Nicht-Bio-Produkte. Also wir haben noch ein bisschen was übrig, müssen allerdings noch frische Milch kaufen und noch frische Kräuter. Aber trotzdem macht es einen Unterschied, also jetzt, wenn man es jetzt mal so reinzieht, von ca. 5 Euro, wenn man nicht Bio einkauft. Vielen Dank für diesen hübschen Beitrag. Und ich würde sagen, da wir jetzt alles soweit um die Küche erfahren haben, ja, an die Kochlöffel, fertig und los, feuerfrei fürs Kochen. Und hui, das war jetzt eine ganz schöne Menge an Informationen, woher man alles die Lebensmittel beziehen kann, was es da alles für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das erschlägt einen allerdings erstmal ziemlich. Also mich hat es ziemlich jetzt erschlagen. Zum Glück haben wir auch ein paar Gäste hier, die sich etwas näher mit einzelnen Produkten da auskennen oder beziehungsweise mit einzelnen Konsummöglichkeiten. Und zwar haben wir hier neben mir zu sitzen die Grit von der Grünen Liga. Hallo. Hallo. Erstmal so ganz offen in den Raum gefragt, was ist denn die Grüne Liga überhaupt? Die Grüne Liga ist ein Netzwerk ökologischer Bewegung und sie hat sich aus der Umweltbewegung der DDR entwickelt, kann man sagen. Ein Aufruf im November 89 in Berlin hat quasi dazu geführt, dass er uns am 3. Februar 1990 im Bitterfeld im Kulturhaus zu einem Netzwerk zusammengeschlossen haben. Viele Umweltgruppen, die es zu DDR-Zeiten gab, kirchlich, nicht kirchlich, staatlich organisiert, nicht staatlich organisierte, einzelne Personen. Und man, ich sag mal, das große Ziel, was alle geeint hat und auch, denke ich, immer noch eint, ist eben eine gewisse beizutragen zu einer Ökologisierung der Gesellschaft. Ja, und was sind da letztendlich die Bedingungen, um da, sage ich jetzt mal, bei Ihnen damit einzutreten? es sollte einen sozusagen das Interesse an Themen, die umweltrelevant in seiner ganzen Bandbreite sein. Also Landwirtschaft, Naturschutz, wir haben aber auch Leute, die sich mit Verkehr beschäftigen. Also die Bandbreite ist sehr, sehr vielfältig. Wer Lust hat an solchen Themen, der kann gerne zu uns kommen, kann sich gerne bei uns einbringen. Wir sind zwar hier in Weimar mit einer Regionalgruppe, es gibt aber auch in anderen Orten Gruppen, die heißen dann vielleicht nicht nur Grüne Liga. In Leipzig zum Beispiel gibt es eine sehr große Grüne Liga, die heißt aber Ökolöwe Leipzig zum Beispiel. Ja, wer Lust hat, sich an solchen Themen zu beteiligen, der kann gerne gucken vor Ort und sich bei solchen Gruppen engagieren. Hier in Weimar, wir sitzen am Goetheplatz. Ja, kann gerne zu uns kommen. Und die Grüne Liga ist jetzt quasi für ganz Thüringen zuständig. Habe ich das richtig verstanden oder ist das jetzt nur speziell? Es gibt einen Landesverband, der sitzt auch hier in Weimar. Das ist sozusagen der Vorzug. Ah. Die Regionalgruppe und der Landesverband teilen sich quasi ein Büro. Die Regionalgruppe sitzt auch am Goetheplatz, betreibt einen Fahrradverleih. Und macht auch kleine, sag ich mal, regionale Projekte. Und der Landesverband, der versucht, die anderen Gruppen, die es auch noch in Thüringen gibt, in Arnstadt, im Eichsfeld, in Südthüringen und in Ostthüringen gibt es auch ein paar Gruppen. Was heißt koordinieren, klingt immer sehr, sehr groß. Also man versucht sozusagen mit den Gruppen zu arbeiten. Wir haben auch Bürgerinitiativen zum Beispiel bei uns, die Mitglied sind, die kümmern sich halt vor allem um Themen, die sie vor Ort unmittelbar betreffen. Es gibt eine Bürgerinitiative bei Gera, die sind halt betroffen von einem Bergbauproblem, sage ich jetzt mal. Und ist was ganz anderes als jetzt Landwirtschaft. Oder es gibt auch in Brandenburg Gruppen, die sich eben Braunkohle beschäftigen, je nachdem. Also wir sind sehr regional geprägt von den Themen, das kann man schon auch sagen. Wir machen jetzt nicht die großen Kampagnen, wie manch anderer Umweltverband. Brauchen wir ja nicht verhehlen. Es gibt große Umweltverbände, BUND und NABU, Greenpeace, WWF. Die haben sicherlich große Kampagnen zu wichtigen Themen, die auch heute aktuell sind, klar. Aber wir versuchen halt auch so im Kleinen so mehr diese Graswurzel-Ebene zu bedienen. Oh, das ist ja super. Dann haben Sie ja eine riesengroße Anzahl unterschiedlicher Mitglieder. Also, kann man so sagen. Also von großen Vereinen bis Firmen oder Privatpersonen ist alles dabei? Firmen kann man vielleicht so nicht sagen, aber wir haben zum Beispiel eine Lebenshilfe, die bei uns Mitglied ist, Lebenshilfe Ilmenau-Rudelstadt. Das ist eine GmbH, also eine gemeinnützige GmbH. Die sind bei uns Mitglied. Aber wir haben schon, wie soll man sagen, in der regionalen Gruppe sind es vor allen Dingen Einzelmitglieder und im Landesverband sind es eben mehr die Gruppen, die da Mitglied sind. Mhm. Und wie hat sich das, Sie haben jetzt gesagt, oder du hast jetzt gesagt, um den Wendezeitpunkt rum, dass sich die Grüne Liga da so ungefähr gegründet hat. Und wie hat sich das bis heute ungefähr so entwickelt, der Trend, was die Mitglieder betrifft? Ich sag mal, in den großen Städten Leipzig, Berlin, Dresden, da ist sicherlich die Liga immer noch etabliert in guten, mitgliederstarken Strukturen. Gruppen auch, die da Mitglied sind. Ich sag mal so, eher im ländlich geprägten Bereich, und dazu zähle ich jetzt mal Thüringen auch, da sind uns schon ein paar Strukturen weggebrochen auch. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Und in Weimar gibt es eine Gruppe, in Arnstadt gibt es eine Gruppe, im Eichsfeld, Suhl, also Südthüringen zum Beispiel, da gibt es, wie soll man sagen, Einzelkämpfer, leider keine Struktur mehr in dem Sinne, dass man juristisch als ein Verein jetzt dort hat. Ja, also wie soll man sagen, das ist hat vielleicht auch was mit der Zeit zu tun. Das Thema Umwelt hat sich sicherlich auch, der Anlass, aus dem wir uns damals gegründet haben, der ist heute ein bisschen anders. Also der hat sich verändert, sage ich mal, anders entwickelt. Und die Leute, diese persönliche Betroffenheit, die ist eben, hat sich ein bisschen, wie soll man sagen, weiterentwickelt. Ja. Und warum Leute in so einen Verein gehen, ist heute anders als eben in der Gründungsphase entstanden. Ja. Aber gerade heutzutage, also ich hätte schon gedacht, dass es gerade im Punkt der Ernährung jetzt gerade eher so eine Art Umbruch gibt, dass die Menschen wieder mehr zurück zum Ursprung wollen, zur Wurzel, zum ökologischen. Bio haben wir jetzt viel gehört aus der Küche, was viel eingekauft wurde. Also es gibt schon noch Nachwuchs, oder? Ja, ja, es gibt schon Leute, die zu uns kommen und mitmachen wollen. Themenspezifisch würde ich das mal sagen. Also Thema Streuobst, was uns hier auch in Weimar intensiver beschäftigt seit vielen Jahren. Da kommen immer mal Leute zu dem Thema mitzumachen. Was haben wir noch so für Themen, wo sich mal jemand engagiert? Ja, Verkehr, Mobilität ist sicherlich auch ein Thema, was so Leute noch abholt. Aber ich gebe es zu, Ernährung ist jetzt nicht so der klassische, das klassische Thema, um Mitglied in einem Verein zu werden. Ach so. Und darf ich Sie persönlich fragen, was ist da in dieser grünen Liga, was ist da Ihr Spezialgebiet? Wofür sind Sie da zuständig? Ich betreibe hier in Weimar die Landesgeschäftsstelle. Also ich betreue sozusagen die Landesgeschäftsstelle in Weimar und bin von Haus aus Stadt- und Regionalplaner und gucke gern ein bisschen über den Tellerrand thematisch auch hinaus. Also ich gucke nicht nur sozusagen in die Umweltthemen, aber die sind ja sehr vielfältig und fühle mich da schon auch als Stadtplaner gut aufgehoben in so einem Verband. Ich habe hier gerade die Informationen bekommen, nochmal Streuobstmeisterei. Das ist sehr schön, wie mir das hier vor Augen gehalten wird. Ja, da habe ich noch nicht erzählt. Ja, ist das hier gerade in meiner Blickrichtung, da stehen auf dem Tisch zwei Flaschen, da haben Sie etwas mitgebracht. Was ist denn das Feines? Das ist... Ach, Dankeschön. Genau, eine Apfelschorle. Ein Produkt, weil es wurde ja heute gesagt, es geht ja darum, regionale Produkte. Ja. Und wo beziehe ich sozusagen möglichst regionale Produkte und wie stelle ich sie auch her? Und wir haben hier eine Schorle entwickelt, wo wir genau sagen können, wo die Äpfel herkommen, wo das Wasser herkommt, was in der Schorle ist und wer die Produktion sozusagen gemacht hat. Also wir haben das versucht, möglichst nah zu organisieren. Also wir haben wirklich mit regionalen Firmen hier gearbeitet. Und ich glaube, ich kann behaupten, wir haben keine 50 Kilometer Produktionsradius. Oder, ja, Radius, genau. Aber es kommt gut an, oder? Es ist ein total tolles Produkt, es kommt sehr gut an. Wir haben, ohne jetzt hier die Werbefenster aufzumachen, aber... warum nicht? Es gibt auch in Weimar einige Läden und nicht nur irgendwelche Spätis oder so. Es gibt auch bei Rewe oder im Bauhaus, im Bauhausatelier in der Schollstraße zum Beispiel, die haben das Produkt auch. Ja, nee, ist schon, wie soll man sagen, ein hippes Produkt. Schön. Wird gern gekauft und ist auch sehr lecker. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht jetzt in dieser Jahreszeit etwas ungewöhnlich, aber... Sind das unterschiedliche Apfelsorten oder... Ja, die spezielle? Sind, also was hier drin ist an Mischung, die Äpfel, die kommen von Wiesen hier aus der Region. Die Wiesen kennen wir persönlich, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht nicht jeden Apfel gleich, aber die Wiesen auf jeden Fall und die Bäume, die sind auch hier im Umkreis von 50 Kilometern. Die Wiesen und werden von uns, wie soll man sagen, betreut auch die Wiesen. Also die gehören uns nicht, muss ich dazu sagen. Mhm. Die haben schon Besitzer, landwirtschaftliche Betriebe, aber auch Privatpersonen. Und die wollen, wir haben die gewonnen sozusagen, diese Personen, dass sie ihr Obst verkaufen an uns. Das sind zertifizierte Wiesen auch, muss man dazu sagen. Das ist ein biozertifiziertes Produkt. Ja, steht ja auch drauf. Genau, es hat den schönen Kuckuck da. Ah. Und wir zahlen den Wiesenbesitzern, also sprich den Obstbesitzern, zahlen wir einen Mehrpreis für ihr Obst. Mhm. Normalerweise kauft man Obst für Saft 0,4 Cent. Das ist der übliche Preis am Markt. Und wir bezahlen 15 Cent fürs Kilo. Ja. Also das garantieren wir sozusagen, diesen Preis. Und wir versuchen, diesen Preis auch zu halten. Haben wir die letzten 4 Jahre auch, ist uns gelungen, sage ich jetzt mal. Mhm. Damit die kalkulieren können auch. Also es soll denen eine Möglichkeit geben, die Wiese auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit wiederzugeben, dass sie auch die Wiese unterhalten können, dass sie pflegen, sowohl Bäume als auch Grünland. Ja, und dass das wie soll man sagen, das Biotop, weil die Streuobstwiese ist nun mal eins der wichtigsten Biotope hier, ja. Der Hotspot mit der Artenvielfalt, dass die langfristig möglichst erhalten bleiben. Und dafür haben wir eigentlich diese Produktstrecke Obst Natur entwickelt. Dank des Freistaats Thüringen, muss man vielleicht noch dazu sagen, die haben uns da auch ein bisschen gefördert über ein paar Jahre. Und ja, wir haben eben eine Produktlinie entwickelt, Saft und Schorle und was haben wir noch gemacht? Birnenlikör. Ah, wollte ich auch gerade fragen, ob noch andere Obstsorten ja. dabei sind. Ja, Birnenlikör ist noch dabei. Wir hatten auch mal am Anfang Apfelmango, haben aber das Thema Mango ja. nicht transportieren können. Also eine regionale Mango wurde uns dann immer so ein bisschen hinterhergerufen. Ist uns nicht gelungen, sag ich mal, das Produkt so zu etablieren, dass es auch wirklich ja, eine Käuferschaft findet. Und so bleibt es halt, und das ist auch okay so, ja. so bleibt es halt sozusagen bei den Apfelvarianten. Und wir sind gerade dran, was Neues zu entwickeln. Auch mit einem regionalen Produkt noch, mit einer Johannisbeere hier aus Thüringen. Und versuchen sozusagen eine Mixed-Schorle zu entwickeln. Ah, okay. Aber jetzt sind wir schon ganz tief eingestiegen, ne? Nee, aber ist ja interessant. Ist ja auch schön, dass da weiterhin gearbeitet wird und dass da noch weitere Geschmacksrichtungen folgen werden. Vielleicht noch ganz kurz. Also produzieren tut den Saft das die Mosterei Fahner in Gierstedt. Und der Sprudel, der kommt von der Rosenbräu-Brauerei in Pößneck. Ah, okay. Und eben wirklich zwei sehr regional agierende Firmen. Und das ist uns gelungen, dass die beide sozusagen auch das Bio machen können. Die Brauerei hat sich extra für uns zertifizieren lassen, was ja auch ein Wagnis ist, sage ich mal, für so ein Unternehmen, das, ja, diese Kosten in die Hand zu nehmen für so eine kleine Charge, wie wir das machen. Aber sie haben, wie soll man sagen, diese Spielerei mitgemacht und stehen da auch dazu und machen das weiter. Okay. Gut, dann erstmal danke dafür und generell danke für dieses Gespräch. Wir werden nachher noch ein bisschen weiter uns miteinander unterhalten und mit einem weiteren Gast. Jetzt wollen wir erst noch mal kurz hören, wie sieht es denn inzwischen eigentlich in der Küche aus? Sieht es gut aus. Also hier dampft schon ganz schön. Die Suppe ist am Köcheln. Es wird nicht mehr so lang dauern. Und bei der Betty sieht es auch gut aus. Die hat jetzt den Teig schon fertig. Und dann kommt der Kuchen auch bald in den Ofen. Und bei mir sieht es auch ganz gut aus. Also ich habe jetzt die ganzen Gewürze in den Topf geschmissen. Also so ein Chai ist eigentlich ganz einfach. Den kann man sich ganz einfach selber zu Hause machen. Man muss nur Wasser zum Kochen bringen und kann dann verschiedene Zutaten reinschmeißen. Ich habe jetzt Zimt zum Beispiel dabei. Also Zimtstangen, Pfefferkörner, Kardamom, Anis. Dann kann man noch Fenchel reinmachen. Dann habe ich Nelken noch rein. Und dann kommt noch der schwarze Tee rein und dann kann man noch mit Milch auffüllen und dann lässt man das alles kochen und dann ist es eigentlich schon fertig. Also passt jetzt ganz gut in die Jahreszeit. Genau, und dann gehen wir mal wieder rüber zu euch. Gut, danke schön, Michael. So, und ich würde sagen, wir machen erstmal ein bisschen weiter mit Musik von Sandton. Musik ab, bitte. Thank you. herzlich willkommen wieder zurück bei Bauhaus FM bei der Sendung Das Fachgeschäft kocht. Wir hatten eben Grit von der Grünen Liga als Gast. Wir hören sie später nochmal wieder. Und nun hören wir noch einen weiteren interessanten Beitrag, und zwar von dem Erzeuger oder von der Erzeuger-Verbrauchergemeinschaft in Weimar, gesprochen von Uta Bayer. Mats ab, bitte. Die Erzeuger-Verbrauchergemeinschaft EG Weimar hat ein 15-jähriges Bestehen gefeiert voriges Jahr. Und wir sind ja jetzt aktuell eine Genossenschaft. Und wir setzen eigentlich auf gesunde Lebensmittel, den ursprünglichen Geschmack von gesunden Lebensmitteln, auf artgerechte Tierhaltung, alternativen Wirtschaften, kurze Transportwege, auf keine Gentechnik und keine Pestizide. Also das ist unser Ansatzpunkt. Und dieses Ziel verfolgen wir eigentlich schon seit 1999. Damals hat sich ein kleiner Kreis von engagierten Erzeugerinnen und Verbraucherinnen zusammengefunden. Und wir wollten eigentlich die Vermarktung von Bio-Lebensmitteln selbst in die Hand nehmen, um also auch die ökologische Landwirtschaft damals in Thüringen zu stärken und eben vor allen Dingen auch auf kurze Wege zu setzen und faire Preise für alle, also für die Verbraucher, aber auch faire Preise für die Erzeuger. Da haben wir dann im Jahr 2000 den Verein tatsächlich gegründet, um Preisvorteile auch für Mitglieder zu bieten. Wurden Mitgliedsbeiträge bezahlt damals, und Mitglieder haben aber auch mitgearbeitet bei uns. Also es wurden zum Beispiel auch Produkte selbst herangefahren und es wurde selbst mitverkauft und verschiedenen Arbeitspools, haben wir das damals genannt, wurde mitgearbeitet. Wir hatten dann so eine Gruppe von etwa 200, 250 Mitgliedern, und wir haben angefangen im Palais. Das war noch eine Ladenfläche von 60 Quadratmetern, das war dann relativ klein. Und wir haben dann nach einem Ausweichobjekt gesucht und sind dann 2007 zum Herderplatz umgezogen und hatten dann das Doppelte an Verkaufsfläche. Und es haben auch schon immer Nichtmitglieder bei uns eingekauft, die dann einfach nur marktübliche Preise dann bezahlt haben, die sich nicht tiefer mit eingebracht haben. Am Herderplatz ist es dann relativ schnell gewachsen, und mit über 600 Mitgliedern und auch im Rahmen der Umgestaltung des Herderplatzes mussten wir uns wieder eine Ausweichmöglichkeit suchen, weil man dann dort auch nicht mehr parken kann, haben dann einen Supermarkt eröffnet, den Biomarkt Kirschberg in der Eduard-Rosenthal-Straße. Ja, und es ist eigentlich der erste Bio-Supermarkt in Thüringen überhaupt gewesen. Und wir betreiben jetzt halt den Rosmarin immer noch am Herderplatz, also hier den Biomarkt Kirschberg, die Lieferkiste, und wir haben halt hier im Biomarkt Kirschberg auch ein Bistro. Seit 2014 sind wir eine eingetragene Genossenschaft, weil also so ein großes Geschäftsmodell sich auch nicht mehr für Vereinsstrukturen so eignet. Wir sind jetzt, über 900 Mitglieder. Davon haben wir auch 10 Erzeuger als Direktmitglieder. Wir kooperieren aber insgesamt ungefähr mit 25 Erzeugern in Thüringen, die nicht unbedingt bei uns Mitglied sein müssen. Wir versuchen das auch unseren Mitgliedern und auch unseren Kunden hier gut zu präsentieren, die Erzeuger aus Thüringen. Die werden also sehr gut ausgewiesen. Also man sieht es über Schilder und über spezielle Schilder, wo wirklich der Name draufsteht, der Erzeuger, kann man sich bei uns sehr gut orientieren, um wirklich gezielt nach diesen Produkten zu greifen, die auch aus Thüringen kommen, die teilweise auch selbst noch direkt Bezug beliefert werden, aber auch durch einen Thüringer Großhändler beliefert wird, also wo wir also gezielt auch nach dieser Ware schauen können. Bei diesen Erzeugern, von denen wir direkt beziehen, geht es hauptsächlich um Obst, Gemüse, Fleisch, Eier, also alles, was auch Frischwaren sind, Wurst, Käse. Das sind also so die Dinge, die wir so regional ausrichten. Auch Kartoffeln, Getreide. Wir bekommen leider in Thüringen nicht so viele Produkte, wie wir sie gerne hätten. Und wir versuchen wirklich alles, was wir in Thüringen bekommen, auch anzubieten, was wir in der entsprechenden Qualität bekommen. Also um hier den Genossenschaftspreis zu bezahlen, muss ich was tun? Ich muss erstmal Mitglied werden. Dazu zahle ich eine Pflichteinlage von 10 Euro ein. Ja, eine Genossenschaft, also spielt auch immer eine Einlage mit eine Rolle. 10 Euro ist nicht zu viel. Dann bezahle ich einen Monatsbeitrag pro Haushalt von 7 Euro und pro erwachsenes Mitglied nochmal 7 Euro drauf. Das heißt, eine Familie mit zwei Erwachsenen würde 21 Euro Mitgliedsbeitrag bezahlen. Die Kinder sind mitgliedsfrei bis 18 Jahre. Wenn es eine WG ist, wird es auch wieder pro Haushalt 7 Euro und dann die Einzelmitglieder in der WG nochmal 7 Euro drauf. Das ist der Mitgliedsbeitrag. Und da kann ich dann zu Mitgliederpreisen einkaufen. Die Rabatte sind je nach Warengruppe ein bisschen unterschiedlich. Also je nachdem, was es auch für Spielräume bei den Warengruppen gibt. Ab 100 Euro Einlage bekommt man auch 2% Zinsen auf die Einlage bei uns. Bioprodukte haben natürlich auch eine gute Qualität. Also das ist einmal bei Obst und Gemüse ist es spürbar, weil es auch durch das Gemüse wächst langsamer, es lagert weniger Wasser ein. Das ist ähnlich, ist es auch beim Fleisch, auch die Tiere werden länger gehalten. Also das ist schon eine spürbar bessere Qualität. Die Erzeuger haben ein höheres Risiko, dadurch, dass sie halt keine Pestizide und keine chemischen Düngemittel verwenden können. Deshalb hat das seinen Preis und genauso ist es natürlich auch in der Tierhaltung. Wenn die Tiere länger wachsen, dann ist der Aufwand auch höher. Man bekommt was Gutes für diese Qualität und man tut auch der Umwelt was Gutes. Und natürlich durch diese Mitgliedschaft können wir also das auch zu moderaten Preisen anbieten. Aber natürlich möchten wir auch, dass die Biolandwirte fair bezahlt werden. Das war also die EVG, Erzeuger-Verbrauchergemeinschaft in Weimar. Und nun haben wir einen weiteren Gast hier zu sitzen, und zwar Herrn Jakob Gratsch von der Solawi. Hallo. Hallo. Ja, Solawi, das, was soll das sein? Also das ist die Solawi... Ach, jetzt habe ich einen Sprachhänger drin. Ja, was ist das? Solawi ist in Kürze für solidarische Landwirtschaft. Ah, ja. Genau. Und ich habe mich da mal ein wenig belesen. Habe ich das richtig verstanden, dass das letztendlich so ist, dass mehrere private Haushalte einen landwirtschaftlichen Betrieb finanzieren und somit die privaten Haushalte einen Teil der Ernte abkriegen? Habe ich das soweit richtig verstanden? Das ist so ungefähr richtig. Also ganz viele Haushalte oder Abnehmer, sagen wir, Abnehmerinnen, bilden eine Versorgergemeinschaft und geben einem landwirtschaftlichen Betrieb die Zusage, wir nehmen euch die Ernte ein Jahr lang ab. Oder natürlich noch länger, aber sozusagen ein Jahr wird das immer auch vertraglich festgehalten und bezahlt dann sozusagen als Abnehmer einen monatlichen Betrag und sichert das den Gärtnern sozusagen zu, dass man das einen Monat nimmt, egal was kommt. Und die können dadurch wirtschaften sozusagen. Das ist der eine Teil der solidarischen Landwirtschaft und der andere Teil ist dann eben, dass man sich als Gemeinschaft auch darüber unterhält, wer wie viel bezahlen kann und will für diesen, also was ist einem das wert, das Gemüse. Und gibt es da unterschiedliche Verträge oder nur einen Standardvertrag, der dann eine gewisse Summe festlegt und das gilt dann für ein Jahr oder gibt es da mehrere? Also das machen die Solawis unterschiedlich, die einzelnen. Und jetzt sind in der Thüringer Solawi, die es hier gibt sozusagen, wo ich Abnehmer bin, ist es so, dass man quasi ein Jahr lang abnimmt. Das ist anderswo ein halbes Jahr. Und hier ist es eben ein Jahr. Okay, und du hast gerade eben selbst schon gesagt, du bist in der Position des Abnehmers. Kannst du uns sagen, wie diese Idee von der solidarischen Landwirtschaft entstanden ist? War das eher eine Sache vom Konsumenten her oder wurde das eher vom Landwirt gefragt oder gefordert? Das kann ich jetzt nicht so genau beantworten. Also in der Solawi generell. In Thüringen ist es eben so, dass die zwei Gärtner, jetzt ist auch noch einer, der da ursprünglich arbeitet, sozusagen sich ein Stück Land gesucht haben und mit dieser Idee schon sozusagen den Betrieb aufgebaut haben und diese Gemeinschaft eben geschaffen haben, initiiert haben, zusammen dann, ich glaube, vornehmlich mit dieser Initiative, die es in Weimar gibt, in der Stadt Weimar am Wandel. Und die haben sich sozusagen dann Partner gesucht, um diese Gemeinschaft wachsen zu lassen. Okay, und das funktioniert soweit, dass ihr da marktunabhängig bleibt oder gibt es da Schwierigkeiten? Das kann man so sagen. Also das ist marktunabhängig. Man geht dann sozusagen einmal in die Woche in irgendeinen Keller. Es gibt in Weimar drei verschiedene Keller und holt sich dann seinen Anteil Gemüse ab. Toll. Und gibt es da irgendwelche Bedingungen für beide Seiten, um da in die solidarische Landwirtschaft einzusteigen? Kann das jedermann machen? Das kann jedermann machen. Also oft sind es eben auch ganze WGs, die sich dann so eine Portion teilen. Ah. Oder ja, einzelne Familien oder manchmal auch zwei Familien zusammen, wo dann jeder so eine halbe Kiste nimmt sozusagen. Aber grundsätzlich kann da jeder mitmachen und meistens steigt man eben so, also es gibt sozusagen immer eine Erntesaison, die fängt dann im Juni an und da steigt man normalerweise dann eben auch ein, es sei denn, man übernimmt von jemandem, der vielleicht doch nicht mehr will, die Möglichkeit gibt es ja dann auch auszusteigen, wenn es jemand anderen gibt und es gibt tatsächlich, glaube ich, auch eine Warteliste so. Ja, und wie bist du jetzt persönlich dazu gekommen? Also jetzt ich als Außenstehender habe von der Solawi vorher noch nichts gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie kommt man dazu? Also in unserem Fall hat sich rumgesprochen. Es haben einfach Freunde damit angefangen und so wird das weitererzählt. Und ich habe auch Freunde, die dann gesagt haben, ja, da mache ich auch mit. Und ja, so wächst das dann. Und hat das grundlegend dein Konsumverhalten gerade jetzt im Bereich Nahrung, hat das da dein Verhalten da verändert, dein Konsumverhalten oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon auch vorher versucht, möglichst biologische Lebensmittel einzukaufen, aber die Solawi hat den netten Nebeneffekt, dass man eben auch sehr viel mitbekommt, zum Beispiel darüber, was in unserer Region überhaupt zu welcher Zeit wächst und was man am besten zum Beispiel im Winter essen sollte. Bin ich nie auf die Idee gekommen, mich mal mit einem Weißkohl auseinanderzusetzen. So. Und dort war es jetzt so, dass wir beispielsweise im November auch mal in den Garten gefahren sind und dort mit Weißkohl geerntet haben den ganzen Tag. Und du kannst dir vorstellen, dass ich jetzt eine ganz andere Beziehung zu Weißkohl habe. Ja, absolut. Und mir viel mehr inzwischen einfällt, was ich damit kochen kann, sozusagen. Das ist eine wichtige Sache für mich, dass ich irgendwie ein bisschen verstehe, was es wann gibt und auch was es für Auswirkungen gibt. Also man merkt, was so natürlich überhaupt funktioniert oder dass es eben Mäuse gibt, die dann auch mal irgendwie ziemlich viel verschwinden lassen oder dass es mal einen frühen Frost gibt, der dann irgendwie die Hälfte der Tomaten killt und dann sind es eben weniger und das trägt man dann sozusagen als Verbrauchergemeinschaft auch mit. Okay, und hattest du vorher schon, also bevor du da eingestiegen bist, schon irgendwelche Erfahrungen, sag ich jetzt mal, mit Garten oder ähnlichem? Nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe einen schwarzen Daumen, ja. Aber ist ja trotzdem super, dass du so dazu gekommen bist und diesen Weg da quasi eingeschlagen hast. Gut, dann erstmal danke dafür für dieses Gespräch. Wir hören uns nachher nochmal, alle drei zusammen nochmal mit Grit. Und auf meinem lustigen Plan steht jetzt hier Musik. Aber da gehe ich doch am besten gleich nochmal. Der ist gerade nicht da. We'll be right back. Ja, mittlerweile rieche ich was. Es ist zwar ein paar Zimmer weiter entfernt von mir, aber dass da in der Küche sich etwas tut, lässt sich nicht verbergen. Micha, wie sieht's denn bei euch in der Küche aus? Also bei uns sieht es richtig gut aus. Also es war jetzt auch die ganze Zeit laut hier. Wir haben püriert und gearbeitet. Ja, also die Suppe ist fast gut, oder? Ich gebe mal weiter. Frag mal die Jenny. Ja, also ich bin jetzt gerade noch am Abschmecken. Jetzt kam noch frischer Ingwer dazu und verschiedene Gewürze, die wir hier haben. Ein bisschen Balsamico, Essig. Und ja, also es riecht, glaube ich, schon ganz gut. Bin jetzt gerade noch am Abschmecken. Aber es sieht ganz gut aus. Und frische Kräuter haben wir ja auch noch. Und Sonnenblumenkerne, die noch angeröstet werden. Das hört sich richtig lecker an. Bei der Betty sieht es auch gut aus. Was machst du jetzt hier eigentlich? Ja, ich habe zuerst Teig gemacht aus Butter und Weizenmehl. Und dann ich habe das alles vermischt und mit Eier. Und dann ich habe das auf Blech gegeben und zuerst ungefährlich 20 Minuten nur diese Teig im Ofen geben und danach ich habe auch eine Füllung aus Äpfeln gemacht und ich habe da dazu Zucker und Zimt gegeben und ja, jetzt es ist schon fertig, es muss nur 30 Minuten backen. Dann sind wir mal gespannt. Also es sieht echt gut aus. Ich freue mich dann schon, wie er schmeckt. Das war es erstmal von uns. Bis später. Micha, kleine Frage noch. Wie lange kann das jetzt ungefähr noch dauern mit dem Essen? Wie lange das Essen noch dauert? Ja, also bis wir hier zum Beispiel... Die Suppe dauert vielleicht noch 10, 15 Minuten. Und der Kuchen ist jetzt gerade reingeschoben worden in den Ofen. Ich würde sagen, so in einer halben Stunde ist das alles fertig ungefähr. Spätestens. Ja, super. Das klappt ja prima. Gut, dankeschön, Micha. So, auf meinem Plan sehe ich hier, Zeitplan hat man immer so im Radio, es kommt jetzt noch ein weiterer Beitrag, der auch was mit Ernährung zu tun haben soll. Da steht Containern. Was mag das sein? Hören wir uns das doch einfach mal an. Oder ich kriege einen Anruf. Ja, ich bringe was mit. Ja. Ja, geh jetzt erstmal, ne, zu der bekannten Stelle, wie immer, und dann schauen wir, wie viel wir mitbekommen. Sind ja eingefroren, ey. Scheiße. Die Treppe, ja. Die Treppe, ja? Meinst du, da kommen wir aufs Dach, oder wie? Ja, sicher mal ab. Und rufen, was ist? Da kommen wir durch? Ich glaube nicht. Ich glaube es nicht, warte, ich hab einen Bohrer dabei. So. Hier drüben noch. Okay, jetzt müsste es eigentlich offen sein. Okay, gut, dann los. Geil, hier können wir auch runtergehen. Oh, da ist sie. War nur ein Schatten. War nur ein Schatten. Die kommt von rechts her. Ja, rechts. Überhaupt, geh mal vor. Okay, warte. Halt Stellung, aber. Das ist es. Warte. Okay, Luft ist rein. Luft ist rein, Auto ist weg. Wo ist die Tonne? Okay, die obere Halle. Okay, gut. Wegräumen, ja? Sind das mal beide weg jetzt? Überhaupt, ja? Eins, zwei, drei. Ah, nicht auf einmal. Ah. Wow. Habt ihr den Öffner dabei? Ja, ich hab einen. Okay. Wo ist der Öffner? Hast du nicht den Öffner? Nee, gerade war der Öffner. Ja, richtig abreißen, das Plastik. Okay, jetzt. Okay. Boah, das sieht ja echt fett aus. Richtig gut. Leute, holt die Kugel raus. Das ist eine Goldkugel. Jungs, ich bin in der Tonne. Ich bin in der Tonne. Ey, hier ist Antipasti, Alter. Oder was ist das hier? Hier ist noch so ein Joghurt? Nee, ich hasse den. Den habe ich schon mal probiert. Vanille-Geschmack? Oh, doch, nimm den mal. Alex, sag mal, stehst du da auf Sachen drauf? Ich weiß nicht, aber ich bin jetzt... Hier, der Kuchen ist geil. Ah, scheiße, hier ist was aufgegangen, du. Ja, komm erst noch mal wieder raus, dann gucken wir noch mal ein bisschen. Ich bin ein bisschen weiß geworden. Wo bist du jetzt weiß geworden? Ein bisschen Sahne am Fuß. Shit, hier unten ist auch... Ja. An deinem... Ich sag... überhaupt. Scheiße. Leute, wir snacken richtig gut die nächsten Tage. Guten Abend. Ja, richtig gut. Ja. War es alles noch okay? Sollen wir noch ein bisschen was rausholen? Es war ein junges Mädchen mit dem Kind. Ja, Pudding drin, aber hier kommt kein Pudding. Ja, willst du den Pudding mitnehmen? Hier ist auch noch Wurst, wir hatten unten noch. Der Wurst. Gut, dann machen wir schnell zu. Räumen wieder auf. Ich hab keine Schlüssel. Nee, nicht Schlüssel, aber das ist Gerät zum Zumachen. Geht mal durchs Tor durch, Leute. Alles klar, tschüss. Tschüss. Thank you. Ja, das war nochmal Musik von Sandton. Vielen Dank. Und davor haben wir den Beitrag über das Containern gehört. Wir haben jetzt übrigens beide Gäste hier wieder vor Ort, den Jakob und Grit. Und kanntet ihr Containern diese Bewegung vorher schon? Ja. Ja. Ja, und was ist so eure Meinung dazu? Oder was ist das überhaupt? Kann mir das jemand erklären? Na, also beim Containern gehen eben Leute an die Container tatsächlich ran, die eben neben Supermärkten und so weiter stehen und gucken, was da drin noch Essbares zu finden ist. Und also für mich deutet das eben auf zwei Probleme. Einerseits, dass eben wahnsinnig viel in dem normalen Handel weggeworfen wird. Ja. Oder generell im Lebensmittelhandel, also sobald so eine Paprika nicht mehr so schön aussieht, fliegt sie dann eben weg, auch wenn man sie vielleicht noch gut essen könnte. Und das andere Problem ist natürlich, dass dann Leute auch vielleicht, oder einige der Leute, die sowas machen, darauf angewiesen sind, sozusagen Müll nach Essbaren zu suchen. Wenngleich das natürlich auch viele Leute machen, die gar nicht jetzt unbedingt darauf angewiesen sind finanziell. Ach so. Ja, und das ist jetzt natürlich schwierig, sich da zu positionieren. Also wie sieht denn das, weiß das jemand von euch, wie das da rechtlich aussieht? Also ist das nun so eine Art Einbruch oder... Letztendlich weggeschmissen ist ja eigentlich weggeschmissen, oder? Ich weiß es nicht. Also es ist eine Grauzone, glaube ich, soweit ich es... Ja, okay. Aber warum? Also wenn es in der Mülltonne ist, habe ich mich sozusagen juristisch eigentlich von dem Eigentum entledigt? Das ist tatsächlich nicht. Also bin ich okay. Mir relativ sicher, touristisch. juristisch ist das ist es nicht legal. Es ist immer noch Eigentum sozusagen dann dieser blöden Handelskette, die das da in den Mülleimer wirft. Okay. Und ich darf das da eigentlich nicht rausnehmen. Okay. Ja. Schwer nachvollziehbar, aber ja, gut. Vielleicht das dritte Problem, was wir jetzt schon identifiziert haben. Ach so. Na gut, dann geben wir das erstmal so an die Hörer weiter. Macht das bitte nicht. Es könnte juristische Probleme geben. Aber jetzt mal, wenn man das mal aus den Augen lassen würde, also du hast ja, Jakob, du hast ja zum Beispiel schon gesagt, ja, das sind ja Lebensmittel, die eigentlich nicht unbedingt schlecht sind. Also man kann, an sich wäre es ja eine gute Sache, in dieser Überflussgesellschaft das, was nicht gebraucht wird, trotzdem noch zu verwerten, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, da hat ja schon angeklungen, dass es auch juristische Probleme ist und das sind und dass man, ja, alles ist so formalisiert, dass man eben auch ein Verfallsdatum auf einem Käse hat, der aber auch noch 2 Monate danach wunderbar gesund essbar ist und dann muss ja sozusagen der Händler das auch wegwerfen, weil es dafür irgendwie anscheinend keine vernünftige Regelung gibt. Man kann sich damit einrichten, indem man Container oder eben quasi noch nutzt über dem Verfallsdatum. Ja. Man kann es aber auch ein bisschen politisch sehen, indem man quasi eigentlich mit dieser Art von Umgang unterstützt man eigentlich diese Massenproduktion, diese Überproduktion, weil man die gar nicht zum Nachdenken bringt eigentlich auf diese Art und Weise, diese Konzerne, weil das wird ja weiter verwertet. Also es bleibt sozusagen eigentlich unkritisch. In dieser Form, wenn man das immer wieder weiter verwertet, das Essen, die kommen nicht auf die Idee, das in Frage zu stellen, die Mehrproduktion. Gut, da müsste man parallel aber, glaube ich, noch andere Wege suchen, sich zu äußern, als das Keine dann liegen Frage. Zu lassen in der Mülltonne. Ich denke, das eine tun, das andere nicht lassen. Also man muss trotzdem sozusagen darauf hinweisen, dass, oder versuchen mit Aktionen, wie auch immer, legalen Aktionen, auf diese Überproduktion halt hinzuweisen. Also dass man versucht, ja, die Landwirtschaft, also geht ja schon los, wenn ich mehr produziere, als ich eigentlich verkaufen kann, vermarkten kann, aber trotzdem dann zu Dumpingpreisen sozusagen verkaufe. Also wie bringe ich sozusagen die Landwirtschaft, die Rohproduktion dazu, auf das Maß zu produzieren, was ich eigentlich brauche? Da passt das ja mit der solidarischen Landwirtschaft eigentlich ganz gut. Aber ist das dann nicht eigentlich schon so eine Art Zeichen, dass man setzt, dass man eben zeigt, es wird zu viel produziert. Wir greifen jetzt zu so drastischen Mitteln, dass wir sogar, ich sag jetzt mal das böse Wort, Diebstahl betreiben und die Container der Betreiber beklauen? Es bleibt ja nicht, es kommt ja nicht in die Gesellschaft hoch. Also es bleibt ja sozusagen unter der Decke. Also wie du schon sagst, es ist illegal. Und es erfährt ja nicht die große Masse. Also müsste man das eigentlich nochmal extra beleuchten in einer Extrasendung. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, also das nochmal breiter zu diskutieren, diese Lebensmittelproduktion Also die hat wirklich noch ein paar mehr Facetten, ja, als wie wir es, glaube ich, jetzt hier hinkriegen, zu diskutieren. Containern ist ja nur eine Sache, was wir jetzt gehört haben, aber ich habe mir hier für unsere Sendung, die sich ja mit Ernährung und der Möglichkeiten der Beschaffung befasst, da habe ich mir noch ein weiteres Wort aufgeschrieben, das heutzutage auch gerne verwendet wird, und zwar Foodsharing. Was ist denn das eigentlich? Ich würde sagen, das ist dieselbe Bezeichnung oder eine andere Bezeichnung, dasselbe wie solidarische Landwirtschaft, oder? Man teilt sich Essen. Ja, aber es ist eher, hat nichts, glaube ich, nichts mit dem Anbau zu tun. Also es ist eher, wir haben so viel Frühlingszwiebeln im Kühlschrank, geben wir mal noch welche ins Foodsharing oder so und dann wird das so geteilt. Das ist aber, eher eine legale Variante, oder? Kann man das so sagen? Ja, das, also teilen, ja. Also das ist nicht, nicht formalisiert sozusagen. Man ist in einer Gemeinschaft, was weiß ich, das wird dann über Internet, glaube ich, am ehesten kommuniziert und teilt das, was irgendwie zu viel ist. Oder es gibt dann Leute, die sammeln eben auch ganz legal, das gibt es ja auch in Supermärkten, das, was dort zu viel da ist und bringen das irgendwie in eine Sammelstelle, die als Foodsharing-Gemeinschaft haben. Und dann geht man dahin und holt sich das. Das ist aber jetzt eine Facette von ganz vielen. Also ich glaube, das funktioniert ganz unterschiedlich und ist auf jeden Fall nicht illegal. Und aber auch nicht so formal wie dann doch auch schon eine Solawi zum Beispiel ist. Aber es ist wirklich was ganz anderes. Mhm. In dem Zusammenhang, eine Sache fällt mir da jetzt spontan doch noch ein, die habe ich mir nicht notiert. Und zwar dieses Prinzip der Tafel, das ist ja eigentlich auch so eine Mischung. Nein, eine Mischung ist es nicht. Das ist ja auch Produkte, die quasi das Verfallsdatum überschritten haben, aber die dann offiziell nochmal weiter verkauft werden oder auch getauscht. Was wird da gemacht? Ausgegeben. Ausgegeben. Da Ach fließt so. kein Entgelt. Also da fließt, Ach, kein, da fließt kein Geld. Ah, okay. Soweit ich das weiß. Also Beispiel vielleicht, ein Bäcker hat Brot übrig, ja, oder Kuchen, und bevor sozusagen eben in den Container wirft oder Rewe, Entschuldigung, ja, für die Werbung, aber bringt dann sozusagen den abgelaufenen Joghurt oder den fast abgelaufenen Joghurt eben zur Tafel oder lässt es abholen von der Tafel. Die sind ja mittlerweile auch sehr mobil mit ihren Transportern und holen sozusagen diese Ware dann ab und geben die halt dann in solchen Einrichtungen aus an Bedürftige. Ist aber auch nicht ganz unkritisch, das Thema. Ja, ach, es gibt ja so viel, über das man sich hier weiter noch über unterhalten könnte, so viele verschiedene Herangehensweisen, so viele Möglichkeiten, aber noch mal etwas ganz anderes, ich würde gern noch mal in die Küche schalten, es ist ja nun doch schon etwas später, wir wollen auch langsam essen, oder zumindest, wie sieht es da in der Küche jetzt eigentlich langsam aus? Hallo, ich bin endlich hier, Fabian. Und Igor, bist du es? Ja, bin ich. Ach Mensch, dich kenne ich doch von Radio Lotte. Ja Mensch, prima. Oh. Ja, eigentlich, ich komme direkt von Radio Lotte. Wir hatten eine Probe für Jamón Ibérico gehabt. Das ist die tolle Sendung von Mittwochs um 8 Uhr, 20 Uhr. Und ich empfehle euch unbedingt zu hören. Nicht wegen, dass ich mache, sondern weil es sehr toll ist. Aber jetzt, wir sind in der Küche von Bauhaus FM, das Fachgeschäft Koch. Und ich bin ganz neu und ich möchte wissen, was ist los hier? So, Micha, kannst du mir ein bisschen erzählen? Ja, also wir sind ja am Suppe kochen und es ist jetzt echt schon fertig. Jetzt werden nur noch so ein paar Kleinigkeiten gemacht, jetzt werden noch ein paar Kräuter geschnitten, die dran gemacht, und jetzt röst man noch so ein paar Sonnenblumenkerne. Und der Tee ist auch gleich fertig. Ich guck mal, was der Kuchen macht. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Leider könnt ihr da draußen gerade nicht riechen, wie geil das hier drin riecht. Aber läuft alles. Und dann gebe ich wieder zurück zu Fabian. Jo, super, dass das alles so schön klappt. Und der Jakob, der muss uns jetzt leider schon verlassen. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende unserer Sendung. Wir haben noch einen letzten Beitrag, den wollen wir uns jetzt noch anhören. Und zwar geht es da um die Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft. Mats ab.

Das Fachgeschäft kocht, ja, so heißt die Sendung. Und wir haben wieder mal einen Beitrag gehört, und zwar von Michael Grolm. Und das war schon ja sehr deutlich alles formuliert und auch zum Schluss, gerade am Schluss, was man für Möglichkeiten hat, immer schön abgestuft. Und aber trotzdem, wir haben heute schon so viel gehört. Ich bin immer noch ziemlich erschlagen. Wo soll ich jetzt eigentlich hingehen? Ich weiß selber gar nicht so richtig, ich bin jetzt im Umbruch. Was kauft man jetzt eigentlich? Wir haben ja Grit noch hier. Ja, also, was sagst du? Wie sind so die Möglichkeiten als durchschnittlicher Konsument? Was macht man da am besten, wenn man sich regional vernünftig ernähren will? Naja, es gibt schon verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich jetzt mal hier an Weimar denke, haben wir einen Wochenmarkt in Grün, der einiges bereithält, wobei man da auch ein bisschen klaren Blickes sein sollte. Es gibt quasi kleine Krauterbauern, die ihre Produkte anbieten. Es gibt aber auch die Großmarktbauern, sag ich immer. Also die zwar schicke, schöne Stände haben und ganz viel frisches Obst und Gemüse anbieten, aber letztlich gekauft im Großhandel. Und ich weiß eben nicht genau, wo es herkommt. Also ich persönlich kann jetzt nicht dem vertrauen, dass die Äpfel oder der Blumenkohl wirklich aus der Region her sind, auch wenn der Bauer da in Weimar auf dem grünen Markt steht. Also so gesehen, da muss man schon ein bisschen gucken, denke ich, beim grünen Markt. Die kleinen Bauern, wie gesagt, die Oma und Opa, die da manchmal rumstehen, die im Wägelchen, da würde ich jetzt mal behaupten, das kommt aus deren Garten. Und man kann hoffen, dass sie nicht zu viel Mittelchen genommen haben, um dass das gewachsen ist. Das ist das eine. Dann geht die Ebene ein bisschen höher. Ich kann gucken, klar, Edeka, Rewe, diese ganzen Märkte, ob die eine regionale Schiene haben. Bei Rewe ist es mittlerweile so, weiß ich. Auch bei Edeka, nicht bei jedem, aber Rewe bietet regional an. Versuchen das zumindest. Aber mal die Frage, was definiert man als Region? Ne? Also klar. Äpfel aus Polen kann auch schon Region sein bei Rewe. Aber ja, das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber ich würde noch ein bisschen konkreter vielleicht gucken, dass man wirklich nachweisbar aus der Region Produkte beziehen kann. Und da gibt es eine Möglichkeit, zum einen über die Erzeugerverbrauchergemeinschaft, Genossenschaft, die vorbei, hat man ja vorhin schon gehört. Das ist auf definitiv ein guter, verlässlicher Laden, wo ich regional Produkte beziehen kann, auch wirklich Produkte nachweislich aus der Region kaufen kann. Also Roda zum Beispiel ist hier aus dem Landkreis ein Betrieb oder auch aus Oettern. Der Herr Böhlefeld mit Fleisch oder aus Hausen im Ilmkreis. Also da geht schon, kann man durchdeklinieren, sag ich mal. Da gibt es schon eine gewisse Palette an Gemüse, an Fleisch, auch an Käse, was wirklich hier aus der Region, Thüringen, und das würde ich jetzt mal als Region bezeichnen, was man kaufen kann und in Bio-Qualität. Regional und nicht Bio, da gibt es jetzt eine Möglichkeit über den Landkreis Weimarer Land. Da gibt es seit gut anderthalb Jahren auf der Homepage vom Landkreis eine Möglichkeit, sich zu informieren. Das nennt sich Handgemachtes. Da sind kleine Betriebe, die, ich sag mal, hochwertige, zum Teil hochwertige Produkte herstellen, Likör, aber auch was gibt's noch so? Marmeladen, solche Chutneys und so weiter. Es gibt aber auch gastronomische Einrichtungen, die von sich behaupten, dass sie regional Produkte beziehen. Genau. Es gibt Fleischer, die drinne werben, zum Beispiel das Forsthaus Rode, also als einen konkreten Anbieter. Das ist an der Landkreisgrenze zum Stadtgebiet Erfurt. Ein Forsthaus, was von der Forstgemeinschaft betrieben wird. Und die haben regionales Wild. Angebot und das ist, sorry, wenn ich jetzt sage, lecker, die Veganer werden, oder Vegetarier werden jetzt ein bisschen die Stirn runzeln, aber das gibt es da wirklich sehr feine Produkte aus regionalem Wild. Einmal die Woche oder zweimal, glaube ich, sogar die Woche hat der Laden auf. Auch die sind in diesem handgemachten mit vertreten auf der Homepage. Es gibt auch einen gleichen Flyer dazu. Genau, was gibt es noch? Es gibt Säfte, regionale, also Alkoholika gibt's, tauchen damit auf. Auch hier aus Weimar zum Beispiel, eine kleine Manufaktur, Vegan-Manufaktur, vielleicht schon der eine oder andere gehört. Also auch da weiß man sozusagen, wo die Produkte herkommen, wo sie hergestellt werden, wie sie verarbeitet werden. Das ist der Versuch hier im Weimarer Land, eine kleine Region sozusagen, die nächste Ebene von Thüringen, regionale Produkte an Mann und Frau und Kind zu bekommen. Aber manches ist eben auch schwierig, hier in der Region zu bekommen. Und da muss man natürlich sicherlich nach außen blicken. Also wenn ich jetzt an Fleisch denke, neben dem Wild, ja, klar. Jetzt mal an ganz normale Schweine- oder Rinder, Schlacht, ja, produzierte, verarbeitete Produkte. Da fällt mir jetzt nicht so schnell was ein hier in der Region. Also ich weiß, es gibt Bauern bei Apolda, die haben wir durch unsere mobile Mosterei kennengelernt, den Herrn Klopffleisch, der Name ist Programm. Ein sehr netter Bauer. Der hat in seinem Stall 8 Sauen. In Worten 8. Und er mästet sie ein Jahr. Also das ist sozusagen schon wirklich Luxus, was der da macht. Und auch die Fütterung, wir haben gesehen, dass er Rüben, Kartoffeln füttert. Das ist heute auch nicht mehr gang und gäbe als Schweinefutter. Genau. Und er füttert die wirklich ein Jahr lang und demzufolge sehen die auch aus. Es sind schon riesenhafte Sauen und also Schweine, die dann auch bei einem großen Schlachtfest im Dorf geschlachtet werden und quasi verarbeitet zu verschiedenen Produkten, Büchsenware, Glasware, je nachdem, das kann man bei ihm kaufen. Ja. Aber man muss es wissen und das ist immer so, ich glaube, das Thema, was die Schwierigkeit ist, nur die Frage am Anfang, wo kaufe ich es denn jetzt eigentlich und wer weiß eigentlich, dass Herr Klopffleisch Wurst macht, das wissen noch der Ort, die Nachbarn und vielleicht noch der Nachbarort und vielleicht noch, wenn es gut läuft, der nächste Ort. Aber es ist schwierig, sage ich mal, solchen kleinen Strukturen das wirklich in eine Breite zu bringen. Also dieses regionale Angebot auch wirklich in eine Handelsstruktur zu bringen, die auch, kompatibel mit einem normalen Einkaufsmarkt oder so ist. Und ich glaube, das ist eine Schwierigkeit, vor der wir hier stehen, dass wir Verarbeitungsstrukturen haben, die entweder sind sehr klein, kommen nicht sozusagen in eine Handelsstruktur wie Rewe, Edeka und so weiter. Also wir als Bioladen haben ja auch solche Probleme, dass uns quasi die Produzenten fehlen. Oder wir haben dann wieder diese ganz großen Strukturen, die dann wieder nicht regional eigentlich vermarkten und verarbeiten. Also die dann wirklich exportieren vor allen Dingen und Märkte bedienen, die weit außerhalb. Dankeschön. Oh, Dankeschön. Die eben Fleisch exportieren, Vieh exportieren. Genau, also das ist echt eine Krux, sage ich mal, hier in Thüringen, dass uns die Verarbeitungsstrukturen und auch die Handelsstrukturen oft fehlen, um wirklich eine Regionalität in der Produktion und im Vertrieb herzubringen. Und das Land gibt viel Geld aus in dieser Förderperiode, EU-Förderperiode, und versucht quasi wieder regionale Vermarktungsstrukturen aufzubauen, auch Verarbeitungsstrukturen. Aber ja, wie soll man sagen, bei null anfangen, es ist ja nicht so, dass wir diese Strukturen früher mal hatten. Also Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, das sind einfach Strukturen da. Da muss ich nicht 10 Orte weiterfahren, um zu einer Schlachterei zu fahren. Bei uns fahre ich an die die Landesgrenze, um einen Schlachthof in Altenburg aufzusuchen. Ne? Also wir haben, um mal an diesem Beispiel zu bleiben, Schlachtereien, regionale Schlachtereien, die sind einfach so dünn gesät hier in Thüringen, dass ich da gar nicht drüber nachdenken brauche, eine regional verarbeitete Fleischverarbeitung zu haben. Also hier, was auch in die Theke kommt. Und ich habe ein interessantes Beispiel letztens gelesen, eine mobile Schlachterei. Was ist das denn? Das ist genau wie wir mit unserem Mosterei. Da kommt quasi einer mit einer Schlachtanlage und schlachtet quasi auf den Höfen. Ach, das ist, wenn man selber Viehzeug besitzt? Wenn man Tiere hat, genau, der kommt dann zu dir und schlachtet quasi für dich. Lohnschlachterei könnte man das jetzt nennen, macht und verarbeitet dann, also er zum Teil nimmt es ab, das Fleisch, und produziert, also hat eigene Rezepturen und so weiter. Oder behältst das Fleisch sozusagen und verarbeitest selber. Oh, das ist ja eigentlich nicht schlecht, wenn man sich total spannendes Modell. Ich war auch ganz entzückt, als ich das gelesen habe. Ist ein tolles Modell, aber es scheint schon ein, zwei Jahre zu geben. Es scheint nicht ganz neu zu sein, aber eher in den alten Bundesländern, glaube ich, weil da einfach die Strukturen, die Höfestruktur einfach noch eine andere ist. Da fehlen uns ja hier schon wieder die landwirtschaftlichen Strukturen, also die Kleinststrukturen. Ich meine, Herr Klopffleisch wäre vielleicht ein interessanter Partner für den, um mal wieder zurückzukommen zu unserem Ausgang. Ja, viele machen ja auch nur wirklich privat, also privat im Sinne von bringen das nun wirklich gar nicht nach außen, sondern, ach ja, übrigens, Sie greifen hier zur Tasse. Genau. Das noch als kleiner Einschub. Wir haben hier von der Küche gerade den Chai-Tee bekommen. Lecker. Deswegen auch das Dankeschön mittendrin. Genau. Das kostet auch, schmeckt gut. Sehr weihnachtlich. Oh ja, das hat so einen Touch von Weihnachten. Ja, Mensch, prima. Danke nochmal an die Küche. Was wollte ich sagen? Ja, also ich kenne das zum Beispiel noch, ich komme ja auch aus der ländlichen Gegend und da ist es ja tatsächlich so, dass ja viele das auch privat machen. Also gar nicht großartig verkaufen. Genau. Oder wenn, dann halt wirklich nur für Eigenbedarf oder an gute Bekannte, Freunde oder so. Genau. Ja, so macht es ja Herr Klopfleisch, glaube ich, auch eher. Also der macht, glaube ich, keine großen Vermarktungswege oder so. Also der kriegt das, glaube ich, auch so los, was er da... Das wird ja sicherlich dann auch gerade im Bereich Fleisch wird das ja dann auch mit den Tieren an sich zusammenhängen, wenn die jetzt nicht extra gezüchtet werden oder jetzt nicht so ein großer Hof vorhanden ist, dass dann, was weiß ich, dass man dann vielleicht nur 3 Tiere hat, 3 Schweine oder so, das ist ja eigentlich nur auch schön. Naja, also ich glaube, das ist ein bisschen wenig, aber ja, also ich kann ja vielleicht ein bisschen privat werden. Mein Lebenspartner hat zum Beispiel 70 Schweine. Oh. Aber es ist immer noch ein ganz, ganz kleiner Hof und ist auch nicht hier in Thüringen. Aber der hat eine regionale Vermarktung gefunden für seine Schweine. Die finde ich, denke ich, also die hat Zukunft. So, da ist zum Beispiel im Nachbarort eine Schlachterei und der will eben sozusagen so Stück für Stück immer mal 9 oder mal 10 Schweine pro Woche. Und der weiß genau sozusagen, wo die Schweine herkommen. Das Futter kommt von den eigenen Feldern. Ja, und man hat genau, also relativ kleine Kreisläufe, um die Schweine zu ernähren, zu füttern, das Futter zu produzieren und sie aber auch eben zu verarbeiten und zu vermarkten. Das finde ich eigentlich eine schöne Idee. Jo. Aber das funktioniert, glaube ich, bei uns hier in den Regionen nicht ganz so gut, weil uns die Strukturen einfach fehlen. Ja, stimmt, die Strukturen. Dann müsste man es wissen, wo was sich gerade befindet. Genau. Ich sehe, man hat mir gerade ein Zeichen gegeben, da sehe ich einen Teller mit Essen drauf. Ach super, das Essen scheint fertig zu sein soweit. Es dampft auch ganz toll. Ah, das ist ja herrlich. Warm. Da kommen 2 Teller. Dankeschön. Dankeschön an Janine, die reicht uns die Teller hier rein. Danke, wow. Das ist also die besagte Suppe. Dankeschön. Wobei wir wissen ja jetzt nicht, was wir für Suppe haben. Es wurde ja im Vorfeld gesagt, dass wir 2 Suppen gemacht. Einmal mit Bio-Zutaten und einmal so, naja, was gerade so vorhanden war, was man so einkaufen konnte. Das sind jetzt sozusagen die Dummies und sollen rausfinden. Ja, wir sollen das herausfinden, das ist ja unglaublich. Okay. Ja, dann probieren wir einfach mal. Ich wünsche guten Appetit. Genau, Mahlzeit. Kann ich denn auch mal bei dir kosten? Sonst weiß ich ja gar nicht, ob... Ja, stimmt, das müssten wir dann eigentlich... Sonst können wir es ja gar nicht vergleichen, glaube ich. Ja. Aber ich nehme noch mal von dem hier. Also geschmacklich erstmal sehr gut, meine Suppe. Definitiv. Auch schön fest, muss man sagen. Hat eine gute Konsistenz. Ja. Sieht auch, also wie soll man sagen, ästhetisch hervorragend aus. Die Sonnenblumenkerne. Oh ja. Sonnenblumenkerne. Und die grüne Deko, die Petersilie. Ja, Petersilie. Und Creme Fraiche ist das Weiße, ja. Genau. Und was hat man jetzt als Grundstoff? Pastinake oder sowas? Kann das sein? Da müssen wir noch mal ganz genau nachfragen. Das wurde ja so oft gesagt, aber das ist jetzt... Ich hab's nicht gehört. Igor, wir wollen noch mal ganz genau wissen, was die Basis der Suppe ist. Also ich bin auch gespannt, weil wir wissen nicht genau, welche ist. Ich muss sagen, welche ist bio und welche ist nicht bio. Was sind also die Grundstoffe? Also was ist das Gemüse? Was ist das, das wollen wir jetzt noch mal wissen. Frag doch mal die Jenny noch mal genau. Aber warte mal. Warte mal, vielleicht schon ganz können schön peinlich. Sie zuerst sagen, drüber welche gesprochen kann Bio sein und welche ist nicht Bio und dann wir sagen. Soll ich zuerst sagen? Also nee, soll ich dabei? Oder? Okay, also die Biosuppe, die hat der Fabi, Fabian, genau. Und die normale Suppe vom Supermarkt quasi hat unser Gast. Und die Zutaten waren bei beiden halt Möhren, Kürbis und Kartoffeln und Ingwer. Und dann halt ganz viel Gewürze noch, unter anderem halt auch Creme Fraiche. Also einmal dieses sehr gute aus dem Glas, wo wir aus dem Bioladen hatten für 2,40 Euro oder so, wo wirklich vom Bauern kam auch. Und einmal vom Supermarkt die aus dem Glasstückbecher. Also genau. Ja, gut, danke. Vielen Dank für die Informationen. Danke. Und ja, also wenn du das jetzt so sagst, also natürlich, man schmeckt es schon raus, dass es, ja, dass das gewisse, also das ja, ist jetzt nicht einfach nur ein Brei, also man schmeckt die Zutaten schon heraus. Das sind, also man merkt auf jeden Fall, dass es frische Zutaten waren, aus denen das Gericht zubereitet wurde. Das merkt man immer. Ob das jetzt bio oder konventionell ist, ich glaube, das also, traue ich mich jetzt nicht zu unterscheiden und jetzt zu sagen, das ist bio oder das ist konventionell. Man merkt auf jeden Fall, dass es frische Zutaten waren. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Plus. Das würde, glaube ich, mit ja, vorgefertigten Ware nicht so lecker schmecken. Ja. Wenn man halt, hat man ja noch alles in der Hand, hat sie ja selber noch gesagt. Gut. Was sie alles reingetan hat. Jetzt würde ich trotzdem, also du hattest ja vorgeschlagen, dass wir vielleicht von beiden nochmal. Ja, gerne. Einfach so als Vergleich. Ich nehme mal von hier hinten. Genau, ich nehme auch mal von hinten. Ich würde schon sagen, dass ein Unterschied vorhanden ja, ist. Ja, das stimmt. Also die ist nicht so intensiv. Also die schmeckt auch sehr gut, die ist ach so? Feiner. Ich hätte es jetzt fast andersrum gesagt. Wie jetzt? Also, dass meine Bio-Suppe intensiver schmeckt. Ach, und hier kommt auch noch der Apfelkuchen. Das ist ja oh, wow. So viel auf einmal. Genau, dankeschön. Krass, lecker. Also ich muss zugeben, geschmacklich finde ich deine leckerer. Ja? Ja, die andere ist mir fast ein Kick zu intensiv. Zu intensiv. Also, wie gesagt, ich hätte meine als intensiver empfunden. Nee, also deine ist feiner, finde ich, vom Geschmack. Aber, also, weiß nicht, woran das jetzt liegt. Das ist so ja, da steckt man jetzt als Außenstehender nicht drin. Also, vielleicht so. Es gibt konventionell, also Sorten. Das muss man vielleicht mal so anfangen. Es gibt ja Sorten, Möhren, zum Beispiel Kartoffeln. Die sind geschmacklich einfach intensiver. Ja, klar. Und die gibt es im konventionellen wie im Bio-Bereich. Mhm. Und es gibt eine gut schmeckende konventionelle Möhre und es gibt eine schlecht schmeckende Bio-Möhre. So gesehen kann ich, ne, das wollte ich jetzt sagen am Anfang, man kann das eigentlich gar nicht rausschmecken. Ja. Das ist eher dann die Zubereitung. Aber trotzdem finde ich die Bio feiner vom Geschmack. Aber vielleicht liegt es auch an den, weiß ich nicht, Zutaten oder also so. Ich finde es vor allem erstmal bemerkenswert, dass man einen deutlichen Unterschied schmeckt. Also mir kam das so vor, also die schmecken schon beide unterschiedlich. Das kann man wirklich so sagen, so festhalten. Vielleicht sind ja die Sorten einfach andere. Also die Kartoffeln, die Möhren, das kann schon gut sein. Also, wenn man, wie gesagt, es gibt Möhren in Möhrensorten, Kartoffelsorten, die sind einfach geschmacksintensiver. Ja. Die gibt's. Das ist natürlich wieder auch. Im Bio-Bereich haben wir mehr Sorten. Das ist natürlich der Vorteil von Bio, dass wir alte Sorten haben und eine wesentlich breitere Sortenvielfalt. Und im konventionellen Bereich reduziert sich das sehr auf, ich sag jetzt mal, bei Äpfeln reden wir noch von 5 Sorten Äpfeln. Bei Möhren haben wir, glaube ich, auch nicht mehr als 2 oder 3 Sorten. Und das habe ich eben im Bio-Bereich, da habe ich eine größere Sortenvielfalt, sage ich mal, drin. Und so gesehen auch eine größere Geschmacksvielfalt. Ja. Damit versucht der Bio-Bereich auch immer zu punkten, dass man eben, ja, Bio schmeckt man. Das ist, glaube ich, so ein Werbespruch auch. Genau. Das kann jetzt hier gut sein, dass hier die Sorten also so unterschiedlich sind, dass man das dann doch schmeckt. Ja. Jetzt würde ich als Abschluss, ich habe schon das Zeichen bekommen, wir sind auch schon jetzt wirklich beinahe am Ende unserer Sendung. Ich würde jetzt am allerliebsten gerne nochmal, weil wir das hier bekommen haben, den Apfelkuchen zumindest noch einmal kosten. Okay. Einfach, die Köche, die haben sich so eine Mühe gegeben, da würde ich schon sagen, dass man das auch würdigen sollte. Das ist jetzt natürlich. Wow. Pardon, mit vollem Mund. Aber das ist jetzt natürlich der Wahnsinn. Apfelkuchen, sowieso mein Lieblingskuchen. Und noch warm, frisch aus dem Ofen, das ist ja wirklich, besser geht's ja fast gar nicht. Geschmacksexplosion. Ja. Nein, sehr lecker. Ja? Ja. Lebt natürlich auch von der Wärme. Ja, auf jeden Fall. Nein, sehr, sehr gut gelungen. Also erstmal ein großes Lob von uns an die Küche, oder? Kann man so sagen, nicht? Applaus, Applaus. Ja, Applaus. Ja, und jetzt hört man auch mal, dass hier noch mehr Menschen dabei sind und die kann ich ja auch gleich mal vorstellen. Wie gesagt, das ist ja jetzt das Ende der Sendung. Schade eigentlich, man hätte noch viel mehr darüber reden können. Definitiv, es ging gerade los. Ja, ich bedanke mich erstmal bei dir, dass du da warst und dir Zeit für uns genommen hast. Gerne. Also, das war Grit von der Grünen Liga nochmal. Und ja, weiterhin das Team, was hier noch dran beteiligt war. Ich mache jetzt eine klassische Abmoderation. Janine Müller, ich weiß nicht, ihr könnt noch mal klatschen da an der Technik. Ja, dankeschön. Konrad Beer. Betty Birger. Jennifer Fuchs. Michael Jahn. Die drei waren übrigens in der Küche zugange. Dann Igor, der uns spontan noch besucht hat. Dann an der Technik Alexander Gräf, Christian Räther, Florian Froger und auch an der Technik, aber jetzt leider nicht mehr da, weil sie noch zu einem anderen Event hin mussten, um dort Technik zu machen, Simon Färber und Christoph Müller. An der Musik Sandton. Naja, und ja, ich bin Fabian, hab ich. Dankeschön. Es hat mich sehr gefreut, diese Sendung hier für Sie durchzuführen. Und ja, ich verabschiede mich hiermit herzlich und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.